Yeah. Es ist jeden Tag das Gleiche. Alle Wege führen vom Regen in die Scheiße. Entweder das Mehl oder die Kreide. Entweder du kämpfst oder du legst dich auf die Gleise. Ist so, Bruder. Alle wollen den lilanen Schein. Darum kam Ahmed heute Nacht schon wieder nicht heim. Kein Miteinander, keine Liebe hier, nur Krisen und Streit. Und da, wo zwei sich streiten, ist Pegida nicht weit. Ich weiß, die meisten reichen Leute haben tolle Sachen. Goldene Platten, das will ich auch, was soll ich machen? Wenn du ganz unten bist, vergessen sie dich. Das heißt, wenn du dir nicht selber hilfst, dann rettet dich nichts. Diese Gegend hier ist jenseits von Glanzpunkten. In Alis Apotheke sind wir Stammkunden. Hier hat keiner ne Idee, jeder am Pumpen. Der Ort, von dem ich rede, der ist ganz unten. Und die meisten bleiben ewig da wie Brandwunden. Haben Probleme und umgeben sich mit Kampfwunden. Hier hat keiner was gesehen, die Bullen am Funken. Der Ort, von dem ich rede, der ist ganz unten. Papa ist abgehauen, vielleicht ist er tot. Mama ist den ganzen Tag am Ackern für ein bisschen Brot. Und anstatt auf seine Schwester aufzupassen, ist der Bruder auf der Straße, um das Beste draus zu machen. Er muss sehen, wo er bleibt. Er muss hasseln, alles andere wär vergebene Zeit. Die Achis sagen, glaub an Gott und das Leben ist leicht. Und wenn er's dann nicht besser weiß, ist eh so nicht weit. Was soll schon sein, Bruder, guck doch mal. Ich hab Hunger, nicht mal Suppe da. Denn ich bin pleite, steht im Book of Ra. Wenn du ganz unten bist, vergessen sie dich. Das heißt, wenn du dir nicht selber hilfst, dann rettet dich nichts. Diese Gegend hier ist jenseits von Glanzpunkten. In Alis Apotheke sind wir Stammkunden. Hier hat keiner ne Idee, jeder am Pumpen. Der Ort, von dem ich rede, der ist ganz unten. Und die meisten bleiben ewig da wie Brandwunden. Haben Probleme und umgeben sich mit Kampfwunden. Hier hat keiner was gesehen, die Bullen am Funken. Der Ort, von dem ich rede, der ist ganz unten. Du sitzt im Restaurant mit Kaviar und Hummer. Ich sitz im Treppenhaus mit Ali, Tach und Murat. Du brauchst dich gar nicht wundern, natürlich haben wir Hunger. Von wo wir kommen, ist ganz, ganz unten. Von wo ich komm, ist ganz unten. Ah, frag nicht nach Sonnenschein. Ich griff nach den Sternen, doch es sollte nicht sein. Es konnte nicht gehen. Ah, die Entfernung war zu groß. Ich komm von wo man tötet wegen Koks. Was ein Leben, man sucht Trost bei einem Prost. Am Ort, von dem ich dir erzählen will, herrschen eigene Regeln und ein asozialer Lebensstil. Es geht um Knete, jeder will hier mehr verdienen. Mangelnde Perspektiven stärken ihn, den Drang kriminell zu werden. Blockkids brechen Gesetze so wie Elternherzen. Ob es sich mal ändert, schwer vorstellbar. Jeden Tag Ärger, immer. Und mit den Jahren, die vergehen, wird es nur noch schlimmer, Digga. Diese Gegend hier ist jenseits von Glanzpunkten. In Alis Apotheke sind wir Stammkunden. Hier hat keiner ne Idee, jeder am Pumpen. Der Ort, von dem ich rede, der ist ganz unten. Und die meisten bleiben ewig da wie Brandwunden. Haben Probleme und umgeben sich mit Kampfwunden. Hier hat keiner was gesehen, die Bullen